Kräften halten, dass sie uns bis zum Schicksalsberg tragen. Haben wir alles getan, was wir können. Mehr als ich kann, glaube ich allmählich. Sam nickte und schwieg. Er nahm Frodos Hand und beugte sich darüber. Er küsste sie nicht, aber seine Tränen fielen auf sie. Dann wandte er sich ab, wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und stand auf, stapfte herum, versuchte zu pfeifen und sagte zwischendurch immer wieder: »Wo steckt nur diese verflixte Kreatur?« Da kam Gollum zurück, aber er kam so leise, dass sie ihn erst hörten, als er vor ihnen stand. Seine Finger und sein Gesicht waren beschmiert mit schwarzem Schlamm. Er schlang und kaute noch an etwas herum. Was es war, danach fragten sie nicht. Sie wollten es lieber nicht wissen. »Würmer, Käfer oder schleimiges Getier aus dunklen Löchern«, dachte sich Sam. »So ein Widerling. Der arme Wicht.« Gollum sagte nichts, bis er ausgiebig getrunken und sich im Bach gewaschen hatte. Dann trat er zu ihnen. »Besser jetzt«, sagte er und leckte sich die Lippen. »Sind wir ausgeruht? Fertig zum Weitergehen? Die lieben Hobbits schlafen schön. Traut ihr es, Mergol, jetzt? Sehr, sehr gut.« Das nächste Stück Weges war nicht sehr viel anders als das letzte. Die Rinne wurde, je weiter sie kamen, immer flacher, das Gefälle schwächer. Der Boden wurde weicher und weniger steinig, und die Wände an den Seiten schrumpften allmählich zu niedrigen Böschungen zusammen. Der Weg wand sich hin und her. Allmählich ging die Nacht zu Ende, aber Wolken hingen nun vor Mond und Sternen, und dass der Morgen nahte, merkten sie nur an der langsamen Zunahme des dünnen, grauen Lichts. In der kühlen Morgenstunde kamen sie ans Ende des Wasserlaufs. Aus den Böschungen wurden bemooste kleine Hügel. Der Bach fiel glucksend über die letzte Stufe von zerfallendem Stein und verlor sich in braunem Morast. Trockenes Schilf zischte und raschelte, obwohl sie keinen Wind spürten. Vor ihnen und zu beiden Seiten lagen nun große Moore und Sümpfe, die sich im trüben Zwielicht weit nach Süden und nach Osten erstreckten. Nebelschwaden kringelten sich über dunklen, dampfenden Pfuhlen. Drückend hing ihr Gestank in der unbewegten Luft. Weit entfernt noch, fast genau im Süden nun, sahen sie die Bergwelle von Mordor, wie eine schwarze, gezackte Wolkenwand über einem gefahrvollen, nebelverhangenen Meer. Die Hobbits waren nun ganz in Gollums Hand. Sie wussten nicht und konnten in dem dunstigen Licht auch nicht abschätzen, dass sie sich erst am Nordrand der Sümpfe befanden, deren Gebiet sich zum größten Teil südlich von ihnen erstreckte. Hätten sie das Land gekannt, so hätten sie eine gewisse Verzögerung in Kauf nehmen, ein Stück weit zurückgehen und sich dann nach Osten wenden können, wo sie auf festen Straßen die kahle Ebene von Dagorlad erreicht hätten, das alte Schlachtfeld vor den Toren von Mordor. Ihre Aussichten dort wären freilich nicht sehr gut gewesen. Auf der steinigen Ebene gab es keine Deckung, und darüber hin führten die Straßen für die Orks und die Söldner des Feindes. Selbst ihre Mäntel aus Lorien hätten sie nicht allen Blicken entzogen. »Welchen Weg schlagen wir nun ein, Smergol?« fragte Frodo. »Müssen wir diese stinkenden Sümpfe durchqueren?« »Nicht nötig, gar nicht nötig«, sagte Gollum. »Nicht, wenn Hobbits auf schnellstem Wege zum dunklen Gebirge und zu ihm gelangen wollen. Bisschen zurück, bisschen da herum.« Er schwenkte seinen dünnen Arm nach Norden und Osten. »Und ihr kommt auf harten, kalten Straßen bis an die Tore seines Landes. Viele von seinen Leuten halten dort Ausschau nach Gästen und werden sie mit Vergnügen gleich zu ihm bringen. Oh ja, sein Auge blickt immerzu in diese Richtung. Smirgol hat's dort erwischt vor langer Zeit.« Gollum bebte. »Aber seitdem hat Smergol selbst seine Augen gebraucht. Ja, ja, seitdem verlässt er sich auf seine Augen, seine Füße und seine Nase. Ich kenne andere Wege. Schwieriger, nicht so schnell, aber besser, wenn wir nicht wollen, dass er uns sieht. »Folgt nur Smergol. Er kann euch durch die Sümpfe führen, durch den Nebel, schönen, dichten Nebel. Folgt Smergol ganz genau, dann könnt ihr weit, weit kommen, ehe er euch einfängt. Ja, vielleicht.« Ein windstiller, trüber Morgen, und die Sumpfdünste lagen dicht geballt über dem Land. Kein Sonnenstrahl drang durch die tiefen Wolken, und Gollum schien darauf erpicht, den Marsch sogleich fortzusetzen. Darum machten sie sich nach kurzer Rast wieder auf die Beine, und bald waren sie eingetaucht in eine stumme, schattenhafte Welt, ohne jeden Ausblick auf das Land ringsum, weder auf die Emyn Muil, von denen sie kamen, noch auf das Gebirge, dem sie zustrebten. Sie gingen langsam einer hinter dem anderen, Gollum, Sam, Frodo. Frodo schien der müdeste von ihnen zu sein, und trotz des bedächtigen Tempos blieb er oft zurück. Die Hobbits merkten bald, dass die Sümpfe, die von außen wie ein einziges riesiges Moor ausgesehen hatten, tatsächlich ein unabsehbares Netz von Tümpeln, Sumpflöchern und schwachen, sich halb erstickt dahinschlängelnden Wasserläufen bildeten. Zwischen diesen hindurch vermochten kundige Augen und Füße, einen Schlängelpfad zu finden. Gollum hatte solche Augen und Füße, und sie waren bitter nötig. Immer wieder streckte er den Kopf an seinem langen Hals, schnüffelnd in diese oder jene Richtung, wobei er die ganze Zeit vor sich hin brabbelte. Manchmal hob er die Hand und ließ die Hobbits anhalten, während er allein ein Stück vorausging, in geduckter Haltung mit den Fingern oder Zehen den Boden prüfend oder mit einem Ohr an der Erde lauschend. Es war bedrückend und ermüdend. Der feuchtkalte Winter hielt dieses unwirtliche Land noch umfangen. Das einzige Grün war der Abschaum blasser Kräuter auf der dunklen, öligen Oberfläche der trüben Wasser. Abgestorbenes Gras und faules Schilf stand im Nebel wie zerlumpte Schatten längst vergessener Sommer. Im Lauf des Tages wurde es ein wenig heller. Die Nebelschwaden hoben sich, wurden dünner und durchsichtiger. Hoch über dem Morast und den Dünsten der Welt zog die Sonne ihren Bahn über blühenden Landen. Doch nur einen flüchtigen Abglanz von ihr sahen sie hier unten, blass und verschwommen, ohne die Kraft, Farbe und Wärme zu spenden. Aber selbst diese leise Erinnerung an sie war Gollum missliebig und schreckte ihn. Er ließ sie Halt machen und sie rasteten, wie kleine gejagte Tiere am Rande eines großen braunen Schilfdickichts hockend. Tiefe Stille herrschte. Nur an der Oberfläche ein wenig angekratzt vom leisen Beben leerer Rispen und dem Zittern abgebrochener Grashalme in winzigen Luftzügen, die sie nicht spüren konnten. »Nicht ein Vogel zu sehen«, sagte Sam bekümmert. »Nein, keine Vögel«, sagte Gollum. »Vögel lieb«, er leckte sich die Lippen, »keine Vögel hier, aber Schlangen, Würmer. Getier in den Tümpeln, massenhaft Getier, massenhaft Ungetier, keine Vögel«, schloss er bedauernd. Sam sah ihn angewidert an. Ihres Marsches mit Gollum. Bevor die Abendschatten in glücklicheren Ländern lang wurden, machten sie sich wieder auf, immer weiter, mit nur kurzen Pausen. Diese legten sie nicht so sehr um der Rast willen ein, als vielmehr um Gollum zu helfen. Denn inzwischen konnte selbst er sich nur noch mit großer Behutsamkeit vorwagen, und manchmal wusste er eine Zeit lang nicht weiter. Sie waren nun in der Mitte des Sumpflands, und es war dunkel. Sie gingen langsam, gebückt, dicht hintereinander und richteten sich in jeder Bewegung genau nach Gollum. Das Moor wurde immer feuchter, durchbrochen von großen Teichen stehenden Wassers, und immer schwerer wurde es, festeren Boden zu finden, auf den man den Fuß setzen konnte, ohne in glucksenden Schlamm einzusinken. Alle drei Wanderer waren leicht, sonst wären sie wohl kaum durchgekommen. Bald wurde es völlig dunkel. Die Luft selbst schien schwarz zu sein und zu dick zum Atmen. Als Lichter auftauchten, rieb Sam sich die Augen. Er glaubte, in seinem Kopf gehe es drunter und drüber. Zuerst sah er eines aus dem Winkel des linken Auges, ein blass schimmerndes Schweiflicht, das gleich wieder verschwand. aber bald sah er andere. Manche wie trübleuchtende Rauchwölkchen, andere wie umnebelte Flammen, die langsam über unsichtbaren Kerzen flackerten. Und wieder andere zuckten und wanden sich wie Hemden von tanzenden Gespenstern. Keiner seiner beiden Gefährten sagte ein Wort. Endlich hielt Sam es nicht länger aus. »Was ist das alles, Gollum?« sagte er flüsternd. »Diese Lichter! Jetzt sind sie rings um uns. Sind wir in eine Falle gegangen? Wer ist das?« Gollum blickte auf. Eine dunkle Wasserfläche lag vor ihm, und er kroch auf dem Boden hin und her, um den richtigen Weg zu finden. »Ja, sie sind ringsum«, flüsterte er. »Irrlichter, Leichenkerzen, ja, ja. Achte nicht auf sie, schau nicht hin, geht ihnen nicht nach. Wo ist der Chef?« Frodo war wieder zurückgeblieben, Sam konnte ihn nicht sehen. Er kehrte um, wagte aber im Dunkeln nicht weiter als einige Schritte zu gehen oder lauter als in einem angestrengten Flüsterton zu rufen. Plötzlich stieß er an Frodo, der in Gedanken verloren dastand und zu den blassen Lichtern hinsah. Die Hände hingen ihm steif an den Seiten, Wasser und Schlamm tropften von ihnen ab. »Komm, Herr Frodo«, sagte Sam, »schau nicht zu denen hin. Gollum sagt, wir sollen's nicht. Sehen wir zu, dass wir mit ihm Schritt halten und so schnell wir können aus diesem verfluchten Sumpf herauskommen, wenn wir's können.« »Schon gut«, sagte Frodo, wie aus einem Traum erwachend, »ich komme, geh voran.« Sam stolperte, als er wieder vorwärts eilte, blieb mit dem Fuß an einer alten Wurzel oder einem Grasbüschel hängen. Er fiel schwer auf seine Hände, die tief in den weichen Morast einsanken, wobei sein Gesicht dicht über die Oberfläche des dunklen Teiches kam. Er hörte ein leises Zischen, ein widerlicher Geruch stieg auf, die Lichter flackerten, tanzten und wirbelten. Für einen Moment sah der Wasserspiegel unter ihm wie ein Fenster mit einer schmutzigen Glasscheibe aus, durch die er hineinblickte. Er wand seine Hände aus dem Schlamm los und sprang mit einem Aufschrei zurück. »Da liegen Tote drin! Tote Gesichter im Wasser!« rief er entsetzt. »Tote Gesichter!« Gollum lachte. »Ja, die Totensümpfe, ja, so heißen sie«, schmunzelte er. »Man soll nicht hineinsehen, wenn die Kerzen brennen.« »Wer sind diese Toten? Was sind sie?« fragte Sam mit Schaudern zu Frodo umgewandt, der nun hinter ihm herkam. »Ich weiß es nicht«, sagte Frodo mit traumbefangener Stimme, »aber ich habe sie auch gesehen. In den Tümpeln, als die Kerzen brannten. Sie liegen alle in den Tümpeln mit bleichen Gesichtern, tief, tief unterm dunklen Wasser. Ich habe sie gesehen. Finstere und böse Gesichter, edle und traurige. Viele Gesichter stolz und schön, mit Kraut im Silberhaar. Aber alle vermodert, alle verwest, alle tot. Ein böses Licht brennt in ihnen.« Frodo hielt sich die Hände vor die Augen. »Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich glaubte, Menschen und Elben zu sehen, Seite an Seite mit Orks.« »Ja, ja«, sagte Gollum, »alle tot, alle vermodert. Elben und Menschen und Orks, die Totensümpfe. Große Schlacht vor langer Zeit, ja, hat Smergol gehört, als er noch jung war, als ich jung war, bevor der Schatz kam. War eine große Schlacht, baumlange Menschen mit langen Schwertern und entsetzliche Elben und johlende Orks. Tagelang, monatelang haben sie auf der Ebene vor dem schwarzen Tor gekämpft. Aber seitdem sind die Sümpfe gewachsen, haben die Gräber verschlungen, kriechen und kriechen immer weiter.« »Aber das ist mindestens ein Zeitalter her«, sagte Sam. »Die Toten können doch nicht mehr wirklich da sein. Ist das irgendeine im schwarzen Land ausgeheckte Teufelei?« »Wer weiß, Smeagol weiß es nicht«, antwortete Gollum. »Man kann sie nicht erreichen, kann sie nicht berühren. Wir haben es einmal versucht, ja, Schatz, ich habe es einmal versucht. aber man kann sie nicht erreichen. Gestalten nur zu sehen, nicht zu berühren. Nein, Schatz, alle tot!« Sam sah ihn finster und mit Schaudern an, denn er glaubte, sich denken zu können, warum Smergol versucht hatte, sie zu berühren. »Na, ich will auch nichts mehr von Ihnen sehen«, sagte er. »Nie wieder. Können wir nicht machen, dass wir weiterkommen?« »Ja, ja«, sagte Gollum, »aber langsam, immer langsam, sachte, sachte. Sonst sind Hobbits schnell bei den Toten und zünden kleine Kerzen an. Folg nur, Gollum, nicht nach Lichtern sehen.« Rechts, auf der Suche nach einem Weg um den Teich. Die vier Hobbits hielten sich dicht hinter ihm, gebückt und oft auf allen Vieren wie Gollum. »Drei liebe kleine Gollums, einer hinter dem anderen, das wird aus uns, wenn dies noch lange so weitergeht«, dachte Sam. Endlich kamen sie an den letzten Zipfel des schwarzen Teichs und überquerten ihn unter Gefahren, kriechend oder von einer tückischen Grasinsel zur nächsten springend. Oft rutschten sie aus, traten fehl oder stürzten mit den Händen voran ins jauchige Wasser und stanken bald einer wie der andere, fast bis zum Hals beschmiert mit Schlamm und Schleim. Es war schon spät in der Nacht, als sie endlich wieder festeren Boden erreichten. Gollum zischte und flüsterte vor sich hin, aber man merkte, dass er mit sich zufrieden war. Auf rätselhafte Weise, dank einer Verbindung von Tast- und Geruchssinn, gepaart mit einem unheimlichen Gedächtnis für Formen im Dunkeln, schien er sich nun wieder darüber im Klaren zu sein, wo er sich befand und welchen Weg er einschlagen müsste. »Weiter geht's«, sagte er, »liebe Hobbits, brave Hobbits, sehr, sehr müde, klar, sind wir alle, mein Schatz, wir alle. Aber wir müssen den Chef von den bösen Lichtern wegbringen, ja, ja, müssen wir.« Mit diesen Worten ging er wieder los, fast im Laufschritt, durch eine Art lange Gasse zwischen hohen Schilfbüscheln, und sie stolperten hinterdrein, so schnell sie konnten. Aber bald darauf blieb er jäh stehen und streckte bedenklich schnüffelnd die Nase in die Luft, als ob ihn irgendetwas störte oder beunruhigte. »Was soll das?« knurrte Sam, die Zeichen missverstehend. »Wozu schnüffeln? Der Gestank wirft mich fast um, auch wenn ich mir die Nase zuhalte. Du stinkst, der Chef stinkt, die ganze Gegend stinkt.« »Ja, ja, und Sam stinkt«, antwortete Gollum. »Der arme Smergol riecht's auch, aber der gute Smergol erträgt es. Nützt, liebe Märchen, aber darum geht's nicht. Luft bewegt sich, ändert sich was. Smergol weiß nicht, gefällt ihm gar nicht.« Er ging weiter, aber seine Unruhe wuchs, und hin und wieder blieb er stehen und richtete sich hoch auf, reckte den Hals nach Osten und Süden. Eine Zeit lang konnten die Hobbits nichts von dem hören oder spüren, was ihm Sorgen machte. Dann plötzlich blieben sie alle drei stehen, rührten sich nicht und horchten. Frodo und Sam schien es, als hörten sie von weit her einen langgezogenen, klagenden Schrei, hoch und schrill und durch Mark und Bein dringend. Ein Schauder lief ihnen über den Rücken. Im gleichen Augenblick wurde die Luftbewegung auch für sie unverkennbar, und es wurde sehr kalt. Ein Geräusch wie von einem aus der Ferne heranziehenden Wind war zu hören. Die Lichter im Nebel blagten, trübten sich und erloschen. Gollum wollte nicht weitergehen. Zitternd und in sich hineinbrabbelnd stand er da, bis der erste Windstoß sie traf, der zischend und fauchend über die Sümpfe fegte. Auf einmal war es nicht mehr so dunkel. Hell genug, dass sie mehr oder weniger sehen konnten, wie formlose Nebelschwaden sich wirbelnd und schlingernd über sie hinweg und vorüberwälzten. Als sie hochblickten, sahen sie, wie die Wolken aufrissen und zerfransten, und hoch im Süden schimmerte der Mond durch die dahinfliegenden Fetzen. Bei seinem Anblick wurde den Hobbits für einen Moment das Herz leichter. Gollum aber duckte sich und stieß leise Flüche gegen die weiße Fratze aus. Dann, als Frodo und Sam die frischere Luft einatmend zum Himmel starrten, sahen sie es kommen. Eine kleine Wolke, von den verfluchten Bergen heranfegend, ein schwarzer Schatten aus Mordor, ein großes, drohendes Flügelwesen. Es glitt über den Mond und raste mit einem wüsten Schrei nach Westen davon, den Wind hinter sich lassend. Sie warfen sich flach hin, als könnten sie sich in dem kalten Boden verkriechen. Aber der fürchterliche Schatten schwenkte herum und kam zurück, nun in tieferem Flug direkt über sie hinweg, und fegte mit seinen scheußlichen Flügeln die letzten Sumpfdünste weg. Und schon war er wieder fort, flog heim nach Mordor, schnell wie Saurons Jähzorn. Und hinter ihm drein brauste der Wind, die toten Sümpfe kahl und stumpf zurücklassend. Soweit das Auge reichte, bis hin zu den von fern drohenden Bergen, war die nackte Einöde mit Tupfen von Mondschein auf den Tümpeln gesprenkelt. Frodo und Sam standen auf und rieben sich die Augen, wie Kinder, die aus einem bösen Traum erwachen und die Welt noch immer in friedliche Nacht gehüllt finden. Gollum aber lag wie betäubt am Boden. Mit Mühe brachten sie ihn wieder zur Besinnung, und eine ganze Weile wollte er den Kopf nicht heben, sondern blieb kniend, auf die Ellbogen gestützt, das Gesicht auf dem Boden und die breiten Hände über dem Hinterkopf. »Geister«, wimmerte er, »geflügelte Geister, der Schatz ist ihr Herr. Die sehen alles, alles, nichts bleibt ihnen verborgen. Die verfluchte weiße Fratze. Und die sagen alles ihm. Er sieht, er weiß. Oh, Gollum, Gollum!« Erst als der Mond untergegangen war, weit im Westen, hinter Tol Brandir, war er bereit aufzustehen und den Marsch fortzusetzen. Bei Gollum eine Veränderung zu bemerken. Er wurde schmeichlerischer und tat sehr freundlich. Doch einige Male bemerkte Sam einen seltsamen Ausdruck in seinen Augen, besonders wenn er Frodo ansah. Und mehr fiel er in seine alte Redeweise zurück. Und noch etwas machte Sam immer besorgter. Frodo schien erschöpft zu sein, zum Umfallen müde. Er sagte nichts, redete überhaupt fast gar nicht mehr und klagte nicht, aber er schritt dahin, als trüge er eine immer schwerer werdende Last. Langsamer und langsamer schleppte er sich voran, so dass Sam oft Gollum auffordern musste, zu warten, damit der Chef nicht zurückblieb. Tatsächlich spürte Frodo, wie ihn der Ring an der Kette um seinen Hals mit jedem Schritt, der sie dem Tor von Mordor näher brachte, schwerer drückte. Allmählich empfand er ihn als ein echtes Gewicht, das ihn zum Boden hinzog. Doch weit mehr noch ängstigte ihn das Auge, wie er es bei sich nannte. Es war nicht nur die Last des Ringes, die ihn vornübergebeugt gehen ließ. Das Auge, das entsetzliche, immer deutlicher werdende Gefühl, dass ein feindlicher Wille von großer Stärke alle Schatten der Wolken, der Erde und des Fleisches zu durchdringen versuchte, um ihn zu sehen. Ihn nackt und regungslos unter seinen verzehrenden Blick zu bannen. So dünn und löchrig waren die Schleier geworden, die diesen Blick noch fernhielten. Frodo wusste genau, wo das Herz und die Behausung dieses Willens sich zurzeit befanden. Ebenso sicher, wie man mit geschlossenen Augen erkennen kann, aus welcher Richtung die Sonne scheint. Er sah ihm ins Gesicht und spürte seine Kraft wie einen Faustschlag an die Stirn. Etwas dergleichen verspürte wahrscheinlich auch Gollum. Aber was in seinem Herzen vorging, wo das Drängen des Auges, die Gier nach dem Ring, der so nahe war, und sein halb nur aus Furcht vor dem kalten Stahl geleistetes Versprechen einander widerstritten, konnten die Hobbits nicht ahnen. Frodo verwendete keinen Gedanken darauf. Sam dachte fast nur noch an seinen Chef, und er bemerkte kaum etwas von der dunklen Wolke, die sich ihm selbst aufs Herz gesenkt hatte. Er ließ Frodo nun vor sich gehen, behielt jede seiner Bewegungen im Auge, stützte ihn, wenn er strauchelte, und bemühte sich mit unbeholfenen Worten, ihm Mut zuzusprechen. Als Tag wurde, sahen die Hobbits überrascht, wie viel näher die unheilschwangeren Berge schon herangerückt waren. Die Luft war nun kälter und klarer, und die Welle von Mordor, obwohl noch weit entfernt, waren nicht mehr nur eine umwölkte Drohung am äußersten Rand des Sichtfeldes, sondern blickten wie finstere Wachttürme über eine trostlose Einöde herüber. Die Sümpfe waren zu Ende und verloren sich in dürrem Torfboden und breiten Streifen trockenen, rissigen Schlamms. Vor ihnen stieg das Land in langen, flachen und erbarmungslos kahlen Hängen zu der Wüste an, die vor Saurons Tor gebreitet lag. Solange das graue Tageslicht anhielt, hockten sie unter einem schwarzen Stein, machten sich klein wie Würmer, damit der böse Blick des geflügelten Schreckensboten, wenn er vorüberkäme, sie nicht träfe. Für den Rest dieser Wegstrecke ballte sich die Furcht zu einem schattenhaften Gewölk zusammen, ohne einen einzigen klaren Anhalt, der im Gedächtnis blieb. Noch zwei Nächte lang schleppten sie sich durch das eintönige, weglose Land. Die Luft, so schien es, wurde beißend und beschwerte sich mit einem bitteren Gestank, der ihnen den Atem nahm und die Münder ausdörrte. Schließlich kam der fünfte Morgen, seit sie mit Gollum unterwegs waren. Sie machten wieder Halt. Dunkel reckte sich vor ihnen in der Dämmerung das große Gebirge bis zu einem Dach aus Rauch und Wolken empor. Am Fuß der Berge verstreut standen hohe Felsnadeln und zackige Hügel, von denen die nächsten kaum mehr ein Dutzend Meilen entfernt waren. Frodo graute es, als er umherblickte. So schrecklich die Totensümpfe und die trockenen Moore des Niemandslandes auch gewesen waren, dieses Land, das der heraufkriechende Tag nun seinen zurückschreckenden Augen enthüllte, war noch abscheulicher. Selbst im Teich der toten Gesichter würde ein blassgrüner Hauch von Frühling sich bemerkbar machen. Hier aber konnte es nie wieder Frühling oder Sommer werden. Hier war nichts, was lebte. Nicht einmal die aussätzigen Gewächse, die sich von Verwestem nähern. Teiche verendeten, erstickt unter Aschenhaufen und kriechenden Schlammadern von kränklichem Grau-Weiß, als hätten die Berge allen Unrat aus ihren Eingeweiden hierher ausgeschieden. Riesige Haufen von zerbröckeltem oder zermahlenem Gestein, kegelförmige Erdaufschüttungen, brandgeschwärzt und giftfleckig, Reihe an Reihe, wie unzüchtige Grabsteine auf einem Friedhof, traten langsam ins widerstrebende Licht. Sie hatten das verwüstete Land vor den Toren von Mordor erreicht. Ein bleibendes Denkmal für die finstere Arbeitswut seiner Sklaven, das noch fortbestehen sollte, als alle ihre Absichten längst vereitelt waren. Ein geschändetes Land, unheilbar krank. Es sei denn, das große Meer bräche herein und überspülte es mit dem Wasser des Vergessens. »Mir wird schlecht«, sagte Sam. Frodo sagte nichts. Eine Weile blieben sie dort stehen, wie an der Grenze zu einem Schlaf, in dem ein Albtraum lauert, den man fernhalten möchte, obwohl man weiß, dass man nur durch die Nacht zum Morgen gelangt. Das Licht verbreitete und verschärfte sich, die gähnenden Gruben und giftfarbenen Hügel wurden grauenhaft deutlich. Zwischen den Wolken und den langen Rauchfahnen war die Sonne aufgestiegen, aber selbst das Sonnenlicht war besudelt. Den Hobbits war dieses Licht nicht willkommen. Unfreundlich kam es ihnen vor, weil es sie in ihrer Hilflosigkeit sichtbar werden ließ. Kleine, piepsende Gespenster zwischen den Aschenhaufen des dunklen Herrschers. Um weiterzugehen, suchten sie nach einem Ruheplatz. Eine Weile saßen sie ohne zu reden im Schatten eines Schlackenhügels. Doch üble Dünste entströmten ihm, die ihnen würgend die Kehlen zuschnürten. Gollum ergriff als erster die Flucht, spuckend und fluchend stand er auf. Dann, ohne ein Wort oder einen Blick zu den Hobbits, kroch er auf allen Vieren davon. Frodo und Sam krochen ihm nach, bis zu einer breiten, fast kreisrunden Grube mit hoher Böschung nach Westen. Sie war kalt und tot, auf dem Grund ein stinkender Morast mit Lachen öliger, buntschillernder Brühe. In dieses üble Loch verkrochen sie sich und hofften, in seinem Schatten dem wachsamen Auge zu entgehen. Langsam schlich der Tag dahin. Heftiger Durst quälte sie, doch sie tranken nur ein paar Tropfen aus ihren Wasserflaschen. Sie hatten sie zuletzt an der Rinne gefüllt, die ihnen jetzt, wenn sie zurückdachten, als ein Ort beschaulichen Friedens erschien. Die Hobbits hielten abwechselnd Wache. Bei aller Müdigkeit konnten sie zuerst doch beide nicht schlafen. Aber als die Sonne hinter fernen, langsam dahintreibenden Wolken versank, döste Sam ein. Frodo hatte die Wache. Er streckte sich aus, mit dem Rücken gegen den Grubenhang, aber das erleichterte ihn nicht von dem Gefühl der drückenden Last, die er zu tragen hatte. Er schaute zum rauchgesträhnten Himmel auf und sah seltsame Phantome, dunkle, berittene Gestalten und Gesichter aus der Vergangenheit. Er verlor den Zeitsinn, schwebte noch ein wenig zwischen Schlaf und Wachen, bis das Vergessen ihn übermannte. Sam erwachte plötzlich. Er glaubte, Frodo habe gerufen. Es war Abend. Frodo konnte nicht gerufen haben. Er war eingeschlafen und den Hang fast bis auf den Grund hinabgerutscht. Gollum war bei ihm. Für einen Moment dachte Sam, er versuche, Frodo zu wecken. Dann merkte er, dass er mit etwas anderem beschäftigt war. Gollum hielt ein Selbstgespräch. Smergol trug einen Streit mit jemandem aus, der anderen Sinnes war, sich aber derselben Stimme bediente, obgleich mit mehr Pfeif- und Zischlauten. In seinen Augen wechselte, während er sprach, ein fahles mit einem grünlichen Licht. »Smergol hat versprochen«, äußerte sich der Erste. »Ja, ja, mein Schatz«, kam die Antwort, »wir haben